Gerhard Dorder ist der erste Komponist im heutigen Concerto Bavarese. Wir hören seine Expression für Klavier Solo, gespielt von Rose Marie Zartner. Thank you. Die Pianistin Rosemarie Zartner hat das heutige Concerto Bavarese eröffnet mit der Expression für Klaviersolo von Gerhard Dorda. Das nächste Werk, das stammt von Robert Delanoff, seine Suite populaire für Flöte und Gitarre, musiziert vom Duo Bohemico mit Anna und Pavel Tschuchal. Thank you. Thank you. Anna Tschuchal Flöte und Pavel Tschuchal Gitarre, das Duo Bohemico mit der Suite Populaire von Robert Delanoff. Jetzt wird's märchenhaft im Concerto Bavarese Cinderella für Männerchor a cappella, die Geschichte des Aschenbrödel, vertont von Bernd Engelbrecht. Wir hören das Renner-Ensemble Regensburg unter der Leitung des Komponisten selber. Thank you. Die Geschichte vom Aschenbrödel. Cinderella für Männerchor a cappella von Bernd Engelbrecht. Und der hat das Renner Ensemble Regensburg geleitet. Die nächste Musik, die stammt vom griechischen Komponisten und Pianisten Nikolaus Oikonomou. Seine Kinderlaunen für Klavier. Und der Pianist, der sitzt selbst am Flügel. Thank you. die Kinderlaunen für Klavier von und mit dem griechischen Pianisten Nikolaos Oikonomou. Percussion Movie, Perkussionsklänge und Rhythmen für einen imaginären Film für Quartett und Soli. So dieses Werk von Siegfried Fink, und da hören wir jetzt die vier Perkussionisten Eckhard Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen und Matthias Schmidt. Eckhard Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen und Matthias Schmidt. Vier Perkussionisten haben hier diese Percussion-Movie, Perkussionsklänge und Rhythmen von Siegfried Fink interpretiert. Er war lange Zeit Professor an der Münchner Musikhochschule Harald Genzmer und von ihm stammt das Konzert für Orgel und Orchester, das wir jetzt gleich im Concerto Bavarese hören. Es spielt Edgar Krapp und Raphael Kubelik, der leitet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. Das Konzert für Orgel und Orchester Nummer 1 von Harald Genzmer mit Edgar Krapp an der Orgel des Herkulessaals der Münchner Residenz. Er wurde begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik.